1. Tatsächlich wird ein Tag des Herrn kommen, an dem die in Dana mit erbitten Götter verteilt werden. 2. Denn ich werde Volker zum Kampf gegen Jerusalem versammeln, worauf in die Stadt eingenommen, die Hauser geplündert und die Frauen missbraucht werden, die Hafte der Stadtbevölkerung wird in die Gefangenschaft geführt, waren der Rest der Bewohner nicht vollständig aus der Stadt vertrieben wird. 3. Doch der Herr wird erscheinen und gegen die Nationen kämpfen, so wie er es in früheren Schlachten getan hat. 4. An jenem Tag werden sein Fass auf dem Olberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt, der Olberg wird sich von seiner mit aus nach Osten und Westen in ein sehr großes Tal spalten, so dass ein Teil des Berges nach Norden und der andere nach Süden weicht. 5. Werdet in das Tal meiner Berge fliehen, die Diocese Tal zwischen den Bergen bis nach Esel reicht, ihr flutscht wird dergenigen Arnon, die einst zur Zeit uses, des Königs von Judah, wo dem Erdbeben unternahmt. Dann wird der Herr, mein Gott, erscheinen, begleitet von allen Heiligen. 6. An jenem Tag wird es weder Hitze noch Kälte oder Frost geben. 7. Es wird ein einziger, ununterbrochener Tag sein, desendauener dem Herrn bekannt ist, one den ablichen Wechsel von Tag und Nacht, so dass es selbst am Abend hell bleiben wird. 8. An jenem Tag wird frisch Wasser von Jerusalem aus fließen, die ein Hafte wird in das östlich Meer und die andere in das westlich Meer munden, die es wird sowohl im Sommer als auch im Winter geschehen. 9. Der Herr wird dann König über die ganze Erde sein, und jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige wäret Name. 10. Das gesamte umliegende Land wird zu einer Ebene werden, von Geba bis Rimmon im Süden Jerusalems, Jerusalem selbst wird jedoch erhöht und an seinem Platz unbeweckt bleiben, von Benjamin Tor bis zur Stelle des früheren Tors, bis zum Ektor, und vom Turm Hanel bis zu den Königskelten. 11. Die Menschen werden dort wohnen, es wird keinen Bahnfluch mehr geben, und Jerusalem wird sicher vor jeder Gefahr sein. 12. Dies wird die Plage sein, mit der Herr Volker schlagen wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben, Fleisch wird verwiesen, waren es noch auf ihren Fassen stehen, ihr Augen werden in ihren Holen verwiesen und ihr Zunge in ihrem Mund. 13. An jenem Tag wird ein groß Verwirrung vom Herrn über sie kommen, so dass sie einander in der Hand packen und die Hand des einen sich gegen die des anderen erhebt. 14. Auch Judah wird gegen Jerusalem kämpfen. Dann wird der Reichtum aller umliegenden Völker gesammelt werden, nämlich Gold, Silber und Kleider in sehr großer Menge. 15. Dieselbe Plage wird auch die Förder, Multia, Kameli, Esel und all anderen Tier treffen, die sich in jenen Kriegslagen befinden. 16. All überlebenden der Nationen, die gegen Jerusalem gesogen waren, werden jetzt ja nach Jerusalem kommen, den Herrn, den König der Heerscharen, anzubieten und das Lobhuttenfest zu feiern. 17. Wenn jedoch ein Familie der oder nicht nach Jerusalem kommt, den Herrn, den König der Heerscharen, anzubieten, dann wird auf ein Land kein Regen fallen. 18. Und wenn die Familie Ägyptens nicht hinaufzieht, wird sie dieselbe Plage treffen, mit der Herr die Nationen schlagt, die nicht zur Feier des Lobhuttenfestes kommen. 19. Dies wird die Strafe Ägyptens sein, ebenso wie die Strafe aller Völker, die nicht zur Feier des Lobhuttenfestes hinaufziehen. 20. An jenem Tag werden die Schellen der Förder die Aufschrift Trajan, dem Herrn geweiht, und die Kochtopf im Tempel des Herrn werden so groß sein wie die Opferschalen vor dem Altar. 21. Jeder Topf in Jerusalem und Judah wird dem Herrn der Heerscharen geweiht sein, und all, die Opfern wollen, werden kommen, dies Topfer zu nehmen und darin das Opferfleisch zu koschen. An jenem Tag wird es kein Handler mehr im Tempel des Herrn der Heerscharen geben.